Okay. Hi, ich bin der Johann. Hi, I'm Johann. Ich bin nicht so oft im Morgengottesdienst, ich bin eher am Abend. I normally come to the evening services in the church. Aber Pastor Rob hat mich gebeten, die Einleitung heute für den Sam zu tun. Pastor Rob asked me to give a little introduction before Sam comes to speak to us today. Sam ist ein unglaublich toller Diener und er wird nachher über radikale Liebe sprechen. Sam is a really great servant and he's going to talk about radical love later. Wir haben in den letzten Wochen ein bisschen was oder ein bisschen mehr über Jüngerschaft gehört. And we've heard in the last few weeks quite a lot about discipleship. Echt tolle Messages von Pastor Rob, Nate, Rob Soprano. And we've heard some really great messages from Pastor Rob and Rob Soprano. Und ich wollte noch einfach meinen Senf dazugeben. And I just want to throw in my two pennies worth. Also, Jesus hat uns doch an seine Seite berufen, um Jünger zu sein. So Jesus called us to come alongside him and to be his disciples. Er hat gesagt, geht in alle Nationen und macht Jünger und tauft sie in meinem Namen. And he said to go out to all corners of the world and to baptize people in his name. Und das ist eine echt coole Sache. Aber ich glaube, dass wahre Jüngerschaft ein Level tiefer geht. And so that's a really cool thing, but I think that discipleship goes one level deeper than this. Und zwar, Gott hat uns an seine Seite berufen. So God has called us to his side. Um Jünger zu sein, aber als allererstes heißt Jüngerschaft, tiefe Intimität und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Becoming a disciple means to get into more intimate relationships with him and to get to know him better. Stellt euch vor, wenn Jesus als Jesus seine 12 Jünger berufen hat. So imagine the time when Jesus called his 12 disciples. Ich meine, natürlich gibt es bei Gott keine Zufälle, das wissen wir doch alle. And there's no coincidence with God, we all know that already. Aber die Bibel gibt uns doch einen kleinen Anschein, dass es doch zufällig war. But the Bible gives us a small hint that it may well have been a coincidence. Lukas geht da ein bisschen genauer ein auf diese Sache. Markus und Matthäus in den Evangelien machen es ein bisschen oberflächlich, aber Lukas geht da wirklich ein auf diese Sache. Luke really goes into depth in this in his gospel. Also beruft Jesus seine Jünger. And so he calls his disciples. Und er zieht sie an seine Seite und 3,5 Jahre zieht er sie mit, also nimmt er sie mit, wo auch immer er hingeht. So Jesus calls all of his disciples along him for 3.5 years and they walk alongside him wherever he goes. Sie sehen, was er tut. They see what he did, does. Sie sehen, wie er fühlt. They see how he feels. Und er versucht ihnen zu erklären, and he tries to explain to them, was die Liebe Gottes eigentlich bedeutet. What the love of God really means. Er ist die Verkörperung, Jesus ist die Verkörperung von der Liebe Gottes. Because Jesus is the embodiment of the love of God. Stellt euch vor, die Jünger hätten nicht gesehen, was Jesus getan hat, oder hätten nicht seine tiefe Freundschaft und seine tiefe Liebe verspürt. So try to imagine what would have happened if they hadn't experienced this love of God, if they hadn't experienced this friendship with God. Denkt ihr wirklich, sie wären so weit gegangen, wie sie gegangen sind? Do you really think they would have gone quite as far as they did? Ich denke nicht, dass sie sich dem Tod hingegeben hätten mit Freude. I don't think they would have gone to their deaths with joy. Weil sie wussten, dass sie was gewinnen und nichts verlieren. Because they knew that they would have won something and would not lose anything. Und zwar will ich jetzt etwas aus 1. Korinther 1:9 lesen. So I'm going to read a little bit out of 1 Corinthians 9. Könnt ihr es auch da oben lesen für die heute keine Bibel mit haben? So you can read it on the screen. Shame on you. Also, Gott ist treu. Das ist cool. Gott ist treu. Das mögen wir. So God is faithful and that's really cool and that's what we like. Aber es geht da weiter und steht, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christi unseres Herrn. So God is faithful who has called you into fellowship with his son Jesus Christ our Lord. Ich denke, das wahre Jüngerschaft. And I really think that is discipleship. Genau da beginnt. And it's exactly there where it begins. In einer intimen Beziehung mit unserem Schöpfer, mit unserem Erlöser. And we have this intimate relationship with our creator and with our savior. Ich glaube, dass Jesus wirklich uns verstehen lassen will. And I really believe that Jesus wants to understand us. Was seine Liebe wirklich bedeutet. And he wants us to understand what his love really means. Warum er sich auf ein Kreuz gestellt hat. So why did he place himself on the cross? Und warum er sein Leben für uns hingab. And why did he sacrifice his life for us? Du kannst nicht in die Welt hinausgehen. So you can go out into all the world. Und Outreach machen. And do outreach. Gute Predigten predigen. And preach really good sermons. Wenn du nicht seine Liebe kennst, wenn du nicht diese Beziehung, diese Intimität mit ihm kennst. But if you don't know this love and if you don't have this intimacy with him. Wenn du nicht in die Welt hin, wenn du nicht in deiner Intimität mit Jesus erfährst, wer er ist und ihn kennenlernen und ihn von Angesicht zu Angesicht siehst. And if you don't experience in this intimacy with Jesus who he is and you don't see him face to face. Wie willst du dann hinausgehen in die Welt und der Welt, die ihn nicht kennt und die nicht von ihm überzeugt ist? So how will you go out into this world that doesn't know him and aren't convinced of him? Wenn du nicht selber von ihm überzeugt bist, wie willst du hinausgehen und Leute davon überzeugen, dass er gut ist? So we have to go out and we have to believe that he is good and that he's going to save people. Und dass das Leben mit ihm echt ein Gewinn ist und nicht ein Verlust. And that the life with him is really a win and not a loss. Es geht wirklich um seine bedingungslose Liebe. And it really goes, it's really about his unconditional love. Ich glaube, dass wahre Jüngerschaft genau da anfängt. And so true discipleship really begins there. Natürlich die anderen Sachen wirklich effektiv Jünger auszubilden und das Ganze, das ist auch ein sehr wichtiger Teil. So other things are also very important, but this love, this unconditional love is a very important part. Aber die erste Bedingung ist echt diese Intimität mit ihm. But the first condition is this intimacy with him. Ihr wisst ja alle, dass Jesus für uns gestorben ist. So we all know that das Jesus wir, died for us. Okay. Und er ist ja auch wieder auferstanden. And when he resurrected from the dead. Das macht die guten Neuigkeiten ja wirklich gut. So this makes the good news really very good. Und er zeigt sich ja den Jüngern vor verschlossenen Türen. Die Türen sind alle verschlossen. Er zeigt sich den Jüngern. And so he comes and makes himself aware and present in with the disciples behind closed doors. Und die Jünger sehen ihn und sie haben gesehen, wie er gestorben ist am Kreuz. And so the disciples see him and they saw how he died on the cross. Und er zeigt sich ihnen. And then he shows himself to them. Und dann verschwindet er wieder. And then he disappears. Und dann sagt Petrus, wisst was? So then Peter said, do you know what? Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. I have no idea what I'm supposed to do now. Ich gehe zurück zum Fischen. I'm going to go back to fishing. Und er geht dahin zurück, von wo ihn Jesus wirklich abgeholt hat. And so then he goes back to the same profession that Jesus took him from. Erinnert ihr euch noch, wie ich euch gesagt habe, dass sie berufen wurden? So, if you remember when he was called. Er hat sie aus dem Boot, aus dem Fischerboot berufen. He called him out of the fisherman's boat. Und er hat gesagt, folgt mir nach. And he said, follow me. Und sie haben es getan, ohne Wenn und Aber. And they all did this. Und jetzt geht Petrus, nachdem alles, was er erlebt hat, 3,5 Jahre lang mit Jesus. And so after 3.5 years of experiencing all these things with Jesus. Geht er zurück, zu wo ihn Jesus rausgeholt hat. Peter goes back to exactly the same profession that he was. Und wisst ihr, was Jesus macht? And do you know what Jesus did? Er geht dorthin, wo sie sind, zum Steg. He went straight back to that same place. Und das könnt ihr alles nachlesen, steht im Johannes. Und er fängt an, Frühstück für sie zu machen. And so he goes back to that beach and he makes breakfast for them. Er brät Fisch. He brought some fish. Es gibt auch Brot. There's also some bread. Und als die Jünger ihn sehen, and as the disciples see him, Petrus springt aus dem Boot und schwimmt zu ihm hin. So Peter jumps out of the boat and swims towards him. Und die ganze, was ich eigentlich die Pointe von dieser ganzen Geschichte ist, and so the point of this whole story is, dass sie dann gemeinsam frühstücken. That they then have breakfast together. Und dann gibt es dieses berühmte Dialog, was Petrus mit Jesus hat. And this is the famous conversation that Peter has with Jesus. Wo Jesus Petrus dreimal fragt. Where Jesus asked Peter 3 times. Peter, liebst du mich? Peter, do you love me? Weide meine Schafe. Und Petrus sagt, ja, natürlich liebe ich dich, Herr. Look after my sheep. And Peter says, yes, of course I love you. Und dann macht das ein zweites Mal. And he says it a second time. Und dann macht das ein drittes Mal. And then a third time. Und beim dritten Mal ist Petrus wirklich schon ein bisschen angefressen. And on the third beleidigt. Time, Peter's a little bit annoyed and a bit offended. Und sagt, Herr, du weißt alles. He says, Lord, you know everything. Du weißt, dass ich dich liebe. You know that I love you. Und danach hat Jesus auf Petrus eine Gemeinde gebaut. And then Jesus built his church on Peter. Aber bevor er sie ausgesendet hat, but before he sent them all out, bevor sie wirklich diese unglaublichen Taten vollbracht haben, nachdem Jesus gegangen ist, before he sent them all out to do all of these amazing acts, hatten sie Gemeinschaft mit ihm. They had a community with him. Und sie haben verstanden, wie Jesus tickt. And they understood what how Jesus ticked. Sie haben diese unglaubliche Liebe verstanden, mit der er uns liebt. And they understood this amazing love that Jesus has. Und glaubt mir, das lernt man nicht von heute auf morgen. And you really can't learn this from today till tomorrow. Es ist ein Prozess. Ich habe es in meinem eigenen Leben gesehen. It's a process and it's something that I've seen in my own life. Man wächst kontinuierlich in der Liebe Jesus und man sieht, wer er ist in der Intimität mit ihm. And so it's a process of growing and you really see this intimacy with him. Und dann kann man wirklich die Taten vollbringen und unser Herz strebt danach, diese Taten zu vollbringen und weitaus mehr. Als Jesus getan hat. And so that's when we can start doing these acts and we'd end up doing a lot more than Jesus did with through this love. Wahre Jüngerschaft beginnt mit tiefer Intimität mit Jesus. And so true discipleship begins with deep intimacy with Jesus. Und jetzt gebe ich an den Sam weiter. And so now I'd like to hand over to Sam. Wow, danke Johan. Thank you, Johan. Und mir gefällt das auch so, dass wir endlich einen britischen Übersetzer haben. It's really good we have a British translator. Gebt ihm einen riesen Applaus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich so königlich. So I don't know how you feel, but I feel quite royal. Ich fühle mich so royal. Also danke, John. Thank you. Okay, das heutige Thema, so über das wir reden, ist wirklich der Nummer 1 Schlüssel, wie man Gottes radikale Liebe weitergeben kann. And so today's theme is really the number 1 key to how we can spread God's radical love. Und für die mich noch nicht kennen, ich bin Sam. For those who don't know me, my name's Sam. Vielleicht kennst du mich von der Bühne. Ich habe oft Radical Love angesagt. So perhaps you know me from the stage. I've often been talking about this Radical Love. Diesen Event. And this event. Und wir waren gestern, nur kurzer Praise Report, wir waren gestern auf der Straße. So just a short praise report. Yesterday we were out on the street. Und haben ein Mini Radical Love auf der Straße, auf der Marie-Hilfer-Straße gehabt. And we had a little a radical, mini Radical Love event on the Und das hat uns einfach weggeblasen, was Jesus gemacht hat. And it really blew us away with what Jesus did yesterday. Sean und Tony waren dabei. So these two here Vincent, Charity, viele von unserer Gemeinde. And lots of people here from our und wir haben einfach Party für Jesus auf der Straße gemacht. We really had a party on the streets for Jesus. Und wir haben Wien gezeigt, dass Christen nicht langweilig und unrelevant sind und dass Jesus nicht unrelevant ist. And we showed people in Vienna that Christians really aren't boring and that Jesus sondern is not irrelevant. Dass es ihn noch immer gibt und dass er relevant ist für uns. And that Jesus is always there and he is still relevant. Und es war unglaublich, weil wir bei einem ungefähr 400 Leute einmal rund um uns stehen gehabt haben. And so at one point we had 400 people standing around die einfach neugierig waren. Who were really curious. Und Jesu Liebe gespürt haben. And really felt Jesus love. Und ich habe nur ein ganz kurzes Video für euch, really damit ihr euch was vorstellen könnt drunter. So you can hopefully see what it was like. Anfängt. Ja, preist den Herrn für das, was er gemacht hat. So praise the Lord for what he did yesterday. Und betet echt für nächste Woche, dass wir wirklich viele Leute erreichen und viele von der Straße kommen. And please pray for next week that lots of people come to experience something amazing next weekend. Aber nun wirklich zu unserem Thema. Lustig, dass es wieder um Radical Love geht. So now back to our theme and it's amazing that it was also about Radical was Love. Was ist der Nummer 1 Schlüssel? So what is the number one key? Um Gottes radikale Liebe zu teilen. To share God's radical love. Und ich habe eine kurze Geschichte zu eurer Ermutigung da. And I have a small story for your encouragement. Das Wunder auch heute noch passieren. That a miracle still happens. Und ihr kennt today. Diesen Typen wahrscheinlich? So you know these two people possibly? Wisst ihr, wer er ist? Do you know who he is? Ja, das ist Nathan. So this is Nate. Aus dem Abendgottesdienst, der hat auch schon gepredigt. He's from the evening service and he's already preached here before. Und was für ein Zufall, dass ihm das gestern passiert ist. And I like to talk about what happened to him yesterday. Er war gestern unterwegs im Park. He was walking around in a park yesterday. Dieser Typ rechts von ihm redet ihn an und sagt, hey, darf ich dir einen Zaubertrick zeigen? And this guy on the right said to him, hey, can I show you a magic trick? Und er sagt, ja, klar. Said, yeah, sure. Er zeigt ihm einen Zaubertrick. I showed this magic trick. Und Nathan lächelt ihn an. And Nate smiled. Und sagt, hey, and said, hey, kennst du eigentlich schon den coolsten Zaubertrick, den die Welt je gesehen hat? Do you know the coolest magic trick that the world has ever seen? Überhaupt coolste. The absolute coolest thing. Nein, erzähl mir davon. No, tell me. Und dann erzählt er ihm von Jesus. And then he told him about Jesus. Dass er gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist. That he died and then in 3 days und das war kein Trick. And it was no trick. Das war echt. That was real. Das war das coolste jemals. Und dieser Typ ist berührt und gibt sein Leben Jesus. And this guy ist das was nicht really cool, ha? And gave his life to Jesus yesterday. Wunder passieren auch heute noch. So miracles still happen today. Und jedem, der sagt, es ist nicht möglich, dass ein Typ auf der Straße jemanden sein Leben Jesus gibt, dann sage ich, look, es ist möglich. Sorry, Denglisch. So if you don't believe that miracles can't happen, look, this guy gave his life to Jesus yesterday. It really is still possible. Und lasst uns gleich eintauchen in unseren Text heute. So let's delve into our text today. Ein Beispiel aus der Bibel, wo jemand radikale Liebe einfach so versprüht hat. So this is one example in the Bible where someone really radiated radical love. Apostelgeschichte 2. And this is Acts chapter 2. Gott hat seinen Geist ausgegossen auf die Jünger. And God really poured out his love. Sie haben in Zungen gesprochen. Into the disciples. Sie haben in Zungen gesprochen. And they spoke in tongues. Und die Leute waren perplexed. And the people were really confused. Und auf einmal kam dieses Ding. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Some, however, made fun of them and said, they have had too much wine. Weiter bitte. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. And then Peter stood up with the 11. Ich weiß nicht, wie ihr euch Petrus vorstellt, wir haben gerade von ihm gehört. I have no idea how you imagine what Peter was like. Aber in meinem Verstand. But in my mind. Ist er emotional. He was quite emotional. Und der hat Power. And he has power. Der will was bewegen. When he wants to move something. Und dann steht, mit lauter Stimme erklärte er. And so it says, he raised his voice. Neue evangelistische Übersetzung sagt, er rief mit Begeisterung. And so in the new evangelical version it says that he cried out with encouragement and with excitement. Ihr müsst euch denken, 6000 Leute stehen da. You have to think about it. There are 6000 people standing there. Da muss das PA-System von Gott drinnen gewesen sein, weil sonst hätte der nicht 6000 Leute erreichen können, oder? The spirit of Jesus really must have been with him there, otherwise he wouldn't have stood up in front volle of 6000 people. He was volle Power. Und er sagt, ihr Leute von Judäa. And he says, fellow Jews. Und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. And all of you who are living in Jerusalem. Ich habe euch etwas zu sagen. I've got to tell you something. Was ihr unbedingt wissen müsst, hört mir zu. I have to tell you something that you really have to listen to. Seid ihr bescheuert? Wir sind nicht betrunken. Schaut nur so aus. Do we really look like that? Es ist erst 9 Uhr in der Früh. It's only 9 o'clock in the morning. Come on. Come on. Glaubt ihr wirklich, wir betrinken uns um 9 Uhr in der Früh? Do you really think we're going to be drunk at 9 o'clock in the morning? Und dann fängt er diese unglaubliche Message an. Message. Und es geht dann weiter und wir hüpfen zum Vers 37, wo wirklich steht, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagt, bis ins Innerste getroffen. So in verse 37 it says that when the people heard this, they was sollen wir tun, liebe Brüder? What should we do now, brothers? Sie wollen ihr Leben Jesus geben. They wanted to give their lives to Jesus. Und Vers 41 sagt, 3000 wurden an diesem Tag dem Königreich hinzugefügt. So in verse 41 it says that 3000 people gave their lives to Jesus that day. Dieser Typ hat eine Leidenschaft für Jesus. So this guy really has a passion for Jesus. Was für eine Leidenschaft. And what of a passion. Aber was ist Leidenschaft? But it was passion. Was ist Leidenschaft? What is passion? Bedeutet Leidenschaft, wenn ihr für etwas brennt. So passion is when you really burn for something. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ihr nicht davon erzählen könnt? So there's really something that you really can't describe. Die meisten von euch sind wahrscheinlich verheiratet. So most of you are maybe married. Ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass wenn man jemanden kennenlernt und verliebt ist. So I'm not married, but I can imagine that when you really get to know someone and when you fall in love with someone. Dass man jedem davon erzählt, egal was die davon denken, oder? That you would tell someone, everyone, anyone about it, regardless of what. Entschuldigung, es tut mir leid, es interessiert mich null, ob du dich dafür interessierst, aber ich habe eine Frau kennengelernt. Hey, I'm really sorry if it really doesn't interest you, but hey, I've met a woman. Und du erzählst der Person davon. Ich habe einen Mann kennengelernt. So I've met a guy. Oh man, I don't want to hear it. Ich will nicht davon hören. Very good. Das war der ultimative Test. Er kann beide Sprachen. I changed the language. Aber ist es nicht so? So isn't it just like that? Wenn wir für etwas brennen, so if we really burn for something, dann können wir nicht anders, als davon zu erzählen. So we can really do nothing apart from tell people about it. Leidenschaft, von der wir nicht erzählen. So the passion that we don't talk about ist keine Leidenschaft. And that is no passion. Und ich bin manchmal so traurig, wenn ich in manchen Gemeinden sehe, dass diese Leidenschaft fehlt. So I'm really sad when I go into some congregations and see that this passion really isn't dass there. Dass wir in dieser Routine des Christentums drinnen sind. And then we just get into this routine of being Christians and in Christianity. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Erde. I'm not gonna sing. Yeah. It's okay. I forgive you. Danke. Aber ist es nicht so? But isn't it just like this? Wo ist die Leidenschaft? So where is the passion? Feuer? Where's the fire? Und manchmal frage ich mich. Ich meine, mein Gott, ich weiß nicht, ob euer Gott so ist, aber mein Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, oder? So I don't know about your God, but my God is das, was damals passiert ist, kann auch heute noch passieren. And exactly what happened then, und ich glaube mit meinem ganzen Herzen daran. I really believe it with my whole heart. Das steht in Hebräer 13, Vers 8. And that's in Hebrews 13, dasselbe 8. Gestern, heute und in Ewigkeit. He's the same today, yesterday and forever. Oh Mann, aber seien wir ehrlich. Gottes Liebe zu teilen ist schwierig, oder? Für wen ist es schwierig, Gottes Liebe zu teilen? So if we're really honest, it's really very difficult seid to share ehrlich. God's love. So who finds it difficult? Who finds it difficult to share God's ich love? Ich sehe einige Hände. Und ihr seht auch, ich hebe meine Hand, weil es ist schwierig. And you see my hands there as well, because it really is difficult. Jedes Mal wieder, wenn ich auf die Straße gehe oder Gott zu mir sagt, red den an, dann sage ich, ich will nicht. Every time that I go onto the street and God ich wants me to go Mal to the street, sag, I say, I really don't want to. Gestrichen voll. I'm really very scared immer about wieder. All the time. Es ist schwierig. It's really difficult. Aber warum war es für Petrus so leicht? So why was it so easy for Peter? Was hatten diese Bibelcharaktere anders als wir heute? What did he have that was different than us today? Und Johann hat über einen Teil dieses Ding gesprochen und ich fand das voll cool. And Johann talked about it earlier, this thing. Es passt really genau zu dem. And it really fits perfectly to this. Es ist so wichtig, Gottes radikale Liebe zu verstehen. It's really important to understand God's radical love. Es reicht nicht zu wissen. It's not enough just to know about it. Wisst ihr, wie viel wir Christen wissen? Do you know how much we Christians know? Wir wissen fast die ganze Bibel. We know almost the whole Bible. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat, oder? We know what Jesus did for us. Aber wenn es nicht ins Herz eindringt, but when it doesn't come to the heart, when it doesn't affect your heart, dann ist es für nichts gut. Then it's not worth anything. Wissen reicht nicht. The knowledge doesn't Gott, it's not good enough. Gott will, dass wir im Herzen glauben. Nächstes Slide. God wants us to believe in our hearts. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst. So if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart. Dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. That God raised him from the dead, then you will be saved. Gott sagt nicht, ich will nicht, dass ihr wisst, dass Jesus auferstanden ist. So God says, I don't want you to just to know that God raised him from the dead, but I want you to believe it in your hearts. Und jetzt kommen wir zu diesem Nummer 1 Key. And so we now come to this number one Schlüssel. Um was geht es? Was haben diese Typen gehabt, Petrus und die alle? So what did Peter have and these other guys? What did they have? Was uns im Leib Christi teilweise fehlt. That sometimes is lacking in was the body ist of Christ. Was ist das Geheimnis? What is the secret? Und jedes Mal wieder bin ich davon weggeblasen, wie einfach eigentlich solche Geheimnisse sind. And every time I'm really blown away about how easy these secrets are. Es sind die Basics. These really are the basics. Die wir wissen. That we know. Aber teilweise noch nicht im Herzen sind. But they aren't quite yet in our hearts. Und dieses eine Geheimnis ist, nahe bei Gott zu sein. This one secret is to be incredibly close to God. Johann hat davon gesprochen. Johann spoke about this. Wir haben es nicht abgesprochen. We didn't talk about this before. Wiederholung. Is repeating us now. Der Heilige Geist, glaube ich, spricht gerade zu uns. This is the Holy Spirit talking to us now. Nächster Vers. Das ist der Key. Markus 13-15. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die Apostel nannte. So this is Mark chapter 3. Jesus went up onto a mountainside and called him to those he wanted and they came to him. And he appointed 12, that they might be with him. Genau. Sie sollten ständig bei ihm sein. And so they should be with him constantly. Es steht nicht nur, sie sollten bei ihm sein. It's not just that they should be with him. Sie sollten ständig bei ihm sein. They should be always with him. Ständig. Always. Wisst ihr, in Matthäus 28, Vers 20. So in Matthew chapter 28, verse 20. Ist dieser berühmte Vers, bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So it's, go out, I will be with you to the ends of the earth. Und das ist eine Verheißung, das and stimmt. That's a promise, that really was true. Aber was wir manchmal vergessen ist, dass wir nicht immer bei Gott sind. That we're not always with God. Er ist bei uns. He's always with us. Aber wir können da daneben stehen und nicht bei ihm sein. But sometimes we stand away from him and we're not das with ist him. Der Key. This is the key. Und erst dann kommt das, was Johann gesagt hat. Dann will er uns aussenden und dass wir seine Botschaft verkündigen. Das ist die Foundation. Das ist das Fundament. And this really is the key. This is what we're going to do once we then we can be sent out by him. Wisst ihr, das ist wirklich Gott so am Herzen, dass wir nahe bei ihm sind. So this is really on God's heart that we will be close to him. Und wir können uns entscheiden. And so we can make this decision. Aber du wirst mich vielleicht fragen, Sam, wie kann man nahe bei Gott sein? And so you might ask, well, Sam, how can I be close to God? Ich versuche es ja, aber und ich versuche es persönlich auch immer wieder, aber immer wieder scheitern wir, nahe bei Gott zu sein, oder? I'm really trying, but sometimes we find it so difficult and sometimes we fail at getting close. Ich will heute nur über den wichtigsten Schlüssel sprechen, die wichtigste Möglichkeit, um nahe bei Gott zu sein. And I just want to talk about this most important key in coming close to God. Und das ist das. And that's this. Das ist das Wort Gottes. And this is the word of God. Johannes 1:1. John chapter 1 verse 1. Und das Wort war Gott. And the word was God. Gott ist da drinnen. And God is within us. Und wisst ihr, warum der Feind so versucht, dass wir Probleme haben, das zu lesen? And do you know why the devil finds it so easy to give us problems when we read this? Weil er weiß, wenn wir darin gegründet sind, dann bebt die Erde. Because he knows that if we are well grounded in the Bible, then the earth will shake. Die Erde bebt, wenn das wenn wir das sozusagen, wenn das unser Essen ist, unser Futter. And so the earth really will shake if this becomes our food. Und immer wieder sehe ich, sagen mir Christen zu mir, ja, es reicht, wenn du die Losungen liest, besser als nichts. So often Christians come towards me and they say, you know, oh, it's better to read the Bible and to read devotionals rather than nothing. Oder Losungen sind drei Verse, also es reicht, wenn du ein paar Verse liest, besser als nichts. So it's better just to read three verses, better than reading nothing. Und es stimmt, es ist besser als nichts. And it is true, it's better than nothing. Aber für die von euch, die verheiratet sind, stellt euch vor, ihr seid mit eurem Ehepartner verheiratet und redet nur drei Sätze mit ihm pro Tag. So imagine if you're married and you speak to your partner only three sentences every day. Wie wäre das? So what would it be? Hey Schatz, hey Donny. Wo liegt die Stadt? Ich muss gehen. Tschüss. So it'd be like, hey darling, I've just got to read you this quick verse and I've got to go. Ich meine, natürlich reden wir mit Gott, aber es kann uns passieren. Ich weiß das selber, weil es einer meiner größten Struggles war. So I know that this is one of my biggest struggles. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du ihn kennenlernst. So God doesn't want anything else than that we get to know him. Und es gibt andere Möglichkeiten, ja, aber das ist das direkte Reden Gottes in dein Herz. And so there are other ways of doing it, but this is the most direct way that God speaks to us. Der Nummer eins Key. The number one key. Nächster Vers. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. And then Jesus said to the Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Das ist es. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. And you shall know the truth. Genau. Und das ist wirklich, das hilft uns, in die Intimität mit Jesus zu kommen. And this really helps us to come into this intimacy with God. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen von mir. And I'd like to tell you a small story about me. Und ich bin nicht stolz drauf. And I'm not proud of this. Aber ich möchte euch das erzählen als Ermutigung. But I'd like to tell you this as an encouragement. Viele von euch wissen, dass ich sehr, sehr viel mache. Lots of you know that I do a lot. Für Gott. A lot for God. Und, aber es ist so, dass in dieser Zeit, wenn man sehr viel macht für den Herrn, And it's often that when you do a lot of things for God, for the Lord, dann besteht die Gefahr, dass man eine business relationship, eine Geschäftsbeziehung mit seinem Herrn führt. That you often end up having a business relationship with the Lord. Ich war hier, da war Gott. So I'm here and God's standing over there. Das ist nicht lange her. And it's not a lot. Ich bin zu ihm gekommen und habe gesagt, okay, so Gott, was machen wir heute? What are we Erstens, do today? First, ich mache das. I do this. Zweitens, ich gehe auf die Straße. Drittens, ich mache das. Viertens, ich mache das. Okay, Gott fragt mich, wie geht's dir? And God asked me, how are you doing? Gut, aber wir müssen weitermachen. Yeah, fine, schedule, come on. Okay. Und als nächstes das. The next one. Ah ja, und wir müssen für den beten. Ich bete für den. Weil die müssen alle errettet werden. Und jetzt muss ich wieder los. And then I have to go now. Unsere Beziehung kann so leicht zu einer Business Relationship werden. And so our relationship can often become a business relationship with God. Eine Geschäftsbeziehung. And it's a business relationship. Und auf all of the sudden, also auf einmal, wache ich auf und denke mir, Sam, wo ist deine Beziehung mit dem Vater? And so suddenly I wake up and I'll say to myself, Sam, where's your relationship with your father? Und ich sage euch, eine Beziehung mit dem Vater ist keine Voraussetzung dafür, dass ihr in Zeichen und Wunder und im Reich Gottes so richtig was bewegt. And so I see that this relationship with God is not a precondition to see all of these miracles and things that God does. Denn Gott will das auch und er gibt es dir auch, ohne dass du eine Beziehung mit ihm hast. God will still do these things regardless of whether you have a relationship with him. Aber er wünscht sich nichts mehr. But he doesn't want anything more. Und ich sag's euch, diese Zeit war die schwierigste in meinem Leben. And I tell you, this time was the most difficult in my life. Ich hatte sehr viele Kämpfe. I had lots of battles. Ich hatte Angriffe vom Feind, Gedanken. And I had attacks from the devil in my thoughts. Stolz. About pride. Gedanken, die ich nicht denken sollte. And thoughts that I really shouldn't. Über das andere Geschlecht. About the other sex. Ich wurde bombardiert. I was really bombarded. Und ich hatte diesen einen Kampf und ich betete so lange, aber ich konnte ihn, immer wieder bin ich gefallen in dieser einen Sache. And so I had this battle and I'd always pray against it, but I would fall in this one. Und ich verstand nicht warum. And I didn't understand why. Bis mir eines Tages der Herr die Augen geöffnet hat. Until one day the Lord opened my eyes. Ich will eine Beziehung mit dir, Sam. And I want a relationship with you, Sam. Eine wahre Beziehung. And a true relationship. Eine radikale Beziehung. And a radical relationship. Ich will keine Geschäftsbeziehung mit dir. I don't want a professional relationship with you. Was bringt's mir, wenn du für mich da draußen bist und mit mir keine Beziehung hast? What does it bring me if you're out there doing my work but you don't have a relationship with me? Und ich habe angefangen zu beten, Herr, gib mir einen Hunger für dein Wort. And so I started praying, Lord, give me a hunger for your word. Bis dahin war es so, wir haben in der Früh Skype gebetet, ich bin losgefahren und in die Uni und das und das und das. Und irgendwo dazwischen mal kurz, okay, ich habe meine Bibel gelesen. Cool. So often I'd be praying over Skype and then I'd run off to the university and somewhere in between that I'd read the Bible and that'd be it, that'd be cool. Kurz im Bus, cool, passt. So just on the bus, abgeschlossen. Cool, done. Coole Beziehung, Jesus, oder? Great relationship, okay, tschüss. Das war keine Beziehung. That was no relationship. Überhaupt keine Beziehung. Und ich habe gesagt, Herr, ich will einen Hunger für dein Wort, der meinen Verstand übersteigt. And so Lord, I pray that I wanted a relationship that would overcome my thoughts. Und ich habe nicht mehr aufgehört damit. And so I didn't stop praying for this. Weil in Matthäus 7, Vers 7 steht, wer sucht, der wird finden. Because in Matthew chapter 7, verse 7, it says, he who asks will find. Wer anklopft, dem wird aufgetan. And so who knocks on the door, it will be open for him. Wer bittet, dem wird gegeben. And who asks will be given. Euer Vater liebt euch so sehr. Because your father loves you so much. Er will eine Beziehung mit euch. And he wants a relationship with you. Und das ist einer der wichtigsten Wege, mit ihm in Kontakt zu treten. And this is one of the most important ways that we can get in contact with him. Ich weiß, dass das so viele Christen damit strugglen und wahrscheinlich einige von euch auch. So I know that lots of Christians struggle with this, perhaps some of you too. Dass das nicht mehr lebendig ist, diese stille Zeit, diese Beziehung. That this might not be lively enough in this quiet time that we have. Es war bei mir genauso. It was with me exactly the same. Und vor 3 Wochen ist ein Wunder passiert. And so 3 weeks ago, a miracle happened. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich brauche den Hunger zu diesem Wort. And so I really needed this hunger for the word. Und Skype-Gebet startet immer um 5.15 Uhr. And so I Skype and prayed at 5 o'clock in the morning. Und ich habe gewusst, ich habe so viel zu tun, ich muss das davor machen. And so I knew that I had to do a lot, so I did it before. Und ich stehe jetzt auf, jeden Morgen von Montag bis Freitag um 4.30 Uhr. And so I get up every morning at 4.30 in the morning. Und lese das. And I read this. Und das erste Mal habe ich so bitterlich geweint. And so the first time I cried so bitterly. Wie ich noch nie geweint habe. Like I've never cried before. Gott hat mich berührt. Because God touched me at that point. Wie er mich sonst nie berührt. That he's never touched me before. Das ist Power. And this is power. Das ist pure Power. That's pure power. Und ich kann euch nur, und seitdem sind diese Struggles weg. And then suddenly all of these struggles were gone. Alle Gedanken, die mich angegriffen haben, weg. All of these thoughts that had attacked me were gone. Der eine Kampf, mit der ich gekämpft habe, weg. And that one battle that I'd been fighting, it was gone. Das ist die Power des Wortes Gottes. This is the power of the word of God. Das ist die Power. That is the power. Es ist Power im Namen Jesu. There is power in the name of Jesus. Und es ist Power im Wort des Herrn. And there's power in the word of the Lord. Meditiere über das Wort Tag und Nacht, steht im Josua, sagt Gott zu Josua. Josua 1. And so you should think about this day and night. Und ich möchte euch nur ermutigen, dass jeder muss für sich selbst entscheiden, aber betet für einen Hunger nach dem Wort. And I really pray that you obviously have to make this decision yourself. Für eine Leidenschaft, die euren Verstand übersteigt. And for a passion that really goes beyond your understanding. Und um abzuschließen. And just to close. Leute, ich habe einen Traum. So Lord, guys, I have a dream. Sorry für die Parallele zu Martin Luther King. Sorry for the parallels to Martin Luther King. Aber ich habe wirklich einen Traum. But I really do have a dream. Dass eines Tages that one day der ganze Leib Christi eins wird. The whole body of Christ will be one. Und dass jeder einzelne Katholiken, Protestanten, Evangelikale, Charismatiker, and that every single Christian, whether they're Protestants or Catholics or Evangelicals or Methodists, dass sie aufhören, sich auf die Gegensätze zu fokussieren, that they will stop focusing on their differences, sondern auf das eine gemeinsame Evangelium, das wir haben, and that they will focus on the one single gospel that we have. Ich habe einen Traum. I have a dream. Dass eines Tages, that one day, wir aufhören mit zu wissen, wie groß Gottes radikale Liebe ist. That we'll stop thinking about how big God's radical love is. Sondern dass es im Herz drinnen ist. But that it will become, dass Gott unser Herz anrührt. That God will touch, dass wir hearts. Dass wir so viel weinen. That we will cry so much. Weil wir endlich mehr und mehr verstehen, wie sehr Jesus diese Welt liebt. Because we really understand how much God liebt. And how much he loves us. Ich habe einen Traum. I have a dream. Dass eines Tages, that one day, wir eine Leidenschaft für Jesus haben, die unseren Überstand übersteigt. Und dass wir nicht mehr darüber reden, wie kann ich meine Ansprechangst überwinden, wie kann ich evangelisieren. Wir können gar nicht mehr anders. It can't go anywhere. Letzter Vers für heute. So we have the last verse for today. 2. Korinther 5, Vers 14. 2 Corinthians 5, 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. For Christ's love compels us. Da wir von diesem überzeugt sind. And that's what we should be convinced of this. Ich mag das englische Wort compels. Weil compels bedeutet zwingt. So I like the English word compels because it really means to wir können compel. Nicht anders. Sie drängt uns. We can't do anything. It really does. Das ist mein Traum. This is my dream. Und dass wir aus diesem Drängen heraus einfach Jesus bekannt machen und ihn famous machen in dieser Welt. And that out of this we really make Jesus well known. We make him famous across the whole world. Das ist mein Traum. And that is my dream. Ist das euer Traum auch? Is this also your dream? Wollt ihr sehen, dass Jesus groß gemacht wird in dieser Nation, in dieser Stadt? So do you want to see what Jesus does? Denn er ist der König. In this city, because und er liebt diese Menschen. And he loves these people. Genauso wie er uns liebt. Exactly the same way that he loves us. Das ist die einzigartige Power des Kreuzes. And this is the unique power of the cross. Er liebt den Fritzl genauso wie uns. He loves him exactly the same as us. Da ist kein Unterschied. There is no difference. Und ich wünsche mir wirklich, and so I really would like, dass wir in diese radikale Liebe eintauchen. That we really delve into this radical love. Dass wir verstehen, was es heißt. That we understand what it means. Dass wir im Wort gegründet sind. That we're based in the word. Dass Gott uns mehr und mehr berührt. And that God really touches us more and more. Und dass aus dieser Foundation heraus wir einfach nicht mehr anders können, als von Jesus zu erzählen. And that we can do absolutely nothing else from this foundation apart from talk about Jesus. Eine radikale Beziehung zu Jesus. And that we have this radical relationship with Jesus. Und wisst ihr was, die Leute da draußen, die sehnen sich nach solchen Menschen. And you see out in the world people are looking for these types. Denn sie kennen keine radikale Liebe. Because they don't know this radical love. Sie wollen die Verrückten sehen für Jesus. They want to see these crazy people for Jesus. Die sie lieben. Who love them. Und die ihnen zeigen, dass da mehr ist als nur dieser Gedanke von Liebe, den sie da draußen in der Welt haben. And so we want to show them that Jesus is more than just this thought of love that's out in the world. Und vielleicht bist du heute da. And perhaps you're there today. Und hörst zum ersten Mal von diesem Jesus. And you're hearing the first time about this guy called Jesus. Und ich möchte dir nur anhand dieser vier Punkte erklären, um was es geht. I just want to use these four images to explain to you what it's all about. Gott liebt dich mit einer radikalen Liebe. Because God loves you in a really radical love. Die nicht einmal die Menschen verstehen, die ihn kennen. That people really don't understand. Weil wir können sie nicht begreifen. Because we really can't grasp this. Er liebt dich genauso, wie du bist. He loves you exactly the way you are. Aber du hast ein Problem. But you have a problem. Genauso wie wir alle ein Problem hatten. But exactly the same way that we all had this problem. Du hast gegen Gott rebelliert. But you've rebelled against das God. Das X. That's the X. Du hast gesündigt. You've sinned. Und vielleicht ist das der Grund, warum du heute da bist. And perhaps that's the reason why you're here today. Du spürst, dass etwas mit dir nicht stimmt. You can really feel that something isn't quite irgendwas right. In dir kommt herauf und sagt dir, ich irgendwie bin ich schlecht. Something comes up inside you that says that I'm somehow quite bad. Du bist getrennt von Gott. And that you're separated und das spürst from God. Du. And you can feel this. Wenn das hier das Ende wäre, wäre das die traurigste Geschichte der Welt. And if this were the end of the story, then it would be the most sad story in the world. Aber Gott hat sich was einfallen lassen. But God has come down for die you. Coolste Sache, die es jemals gab. And he did the coolest thing that's ever happened. Er hat seinen Sohn geschickt auf die Erde. And he sent his son onto the earth. Dass er das perfekte Leben lebt. So that he could live the most perfect life. Er hat das Leben gelebt, was du hättest leben sollen. And he's living the life that you could live. Was wir alle leben hätten sollen. That we should all be living. Und dann ging er ans Kreuz und ist gestorben. And he went to the cross and he died. Und er ist den Tod gestorben, den wir alle hätten sterben sollen. And he died the death that we should all have died. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. He had the life that he lived that we should be living. Und er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. And he died the death that we should all have died. Und dieser Jesus bietet dir das als Geschenk an. And Jesus offers you this life as a present, as a gift. Er sagt, komm. He says, come. Ich will dir vergeben. I will forgive you. Deine Sünden, glaub an mich. I will forgive your sins. Just believe in me. Das Fragezeichen bedeutet, wie entscheidest du dich? And the question mark is, how will you make your decision? Möchtest du dich für Jesus entscheiden? Would you like to make your decision for Jesus? Ich bitte alle, dass ihr die Augen schließt. So I'd like to ask that you all close your eyes. Und du hast das jetzt gehört, vielleicht sitzt du irgendwo ganz hinten. And so you've heard this message and maybe you're sat right at the back. Und du denkst, ich will diesen Jesus. And you think, I really want to know this. Ich will diese radikale Liebe. I want this radical love. Wenn du das jetzt willst, dann heb jetzt deine Hand, denn niemand schaut zu. And please raise your hand and no one will look. Heb einfach deine Hand. Just put your hand up. Okay. Und dann and so, sprich mir einfach nach. Just say after me. Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Jesus is just one prayer away. Sag mit mir, hey Jesus. Say with me, Lord Jesus. Ich danke dir für deine Liebe. I thank you for your love. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. I know that I'm a sinner. Und ich brauche dich. And I need you. Ich brauche dich. I need you. Ich glaube daran, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. I believe that you died on the cross for me. Ich glaube daran, dass du mich komplett reinwäschst. And I believe that you will wash me clean. Von allen Sünden. Of all my sins. Mein Leben. That my life gehört ab dem heutigen Tag. Will belong to you. 100% dir. Will belong 100% to you from today. Ich gehöre dir. Because I belong to you. Amen. Amen. Und für die Gemeinde. And for the rest of the congregation. Vielleicht könnt ihr eure Augen noch geschlossen halten. You can just keep your eyes closed. Vielleicht haben dich heute ein paar Sachen angesprochen. So perhaps a few things have really spoken to you today. Vielleicht denkst du, wow, ich will diese Leidenschaft für Jesus, die Petrus hatte. Perhaps you'll be thinking that I really want this passion that Peter had. Wenn du mehr willst von Jesus. And if you want more from Jesus. Wenn du diese Leidenschaft willst, dann heb jetzt deine Hand. And if you want this passion, then raise your hand. Heb deine Hand. Just lift your hand. Und Herr Jesus, ich bete jetzt einfach für jeden Einzelnen. And Lord, I just pray for every single one. Der gerade die Hand hebt. Who's raised their hand. Herr, ich bitte dich, dass eine Nachhaltigkeit in ihrer Beziehung zu dir geschieht. Lord, I pray that you would make this relationship permanent with these people. Dass du diesen Song, den es gibt, zur Wahrheit für sie machst. That you would make this song into a truth for them. Set a fire deep in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, Lord. Setz ein Feuer in mein Herz, tief in meine Seele, dass ich nicht halten kann, dass ich nicht kontrollieren kann. Ich will mehr von dir, Herr. Und Herr, gib ihnen ein übernatürliches Verlangen nach deinem Wort. And Lord, give these people a really supernatural desire for your word. Dass sie sich nicht mit zu wenig zufrieden geben. That they wouldn't be satisfied with less. Nicht nur ein Vers am Tag. Just not one verse. Nicht nur ein Kapitel am Tag. Not just one chapter every day. Ich setze eine Leidenschaft frei, die jeden Verstand von ihnen überzeugt, überwältigt. And so I release a passion over these people that really overcomes them. Ein Hunger nach deinem Wort, der nicht in Worte ausgedrückt werden kann. And a hunger for the word that really can't be expressed in words itself. Dass deine radikale Liebe sie drängt, die Bibel zu lesen. That your radical love will compel them. Und je mehr sie dein Wort lesen, umso mehr werden sie deine Liebe verstehen. And that as they read more of your word, that they will understand more of your love. Im Herzen, tief im Herzen. And that it will be deep in their hearts. Und je mehr du ihr Herz bewegst, and that as you move people's hearts more, desto natürlicher ist es für sie, von ihrer wahren Leidenschaft zu erzählen. That it will become even easier to talk about this true passion of theirs. Denn ich weiß, dass sie alle diese Leidenschaft haben, von Jesus zu erzählen. Because I know that everyone wants this passion. Nimm jede Barriere weg, take away every die uns barrier. Zurückhält. That's holding people back. Setz eine Leidenschaft frei. And so really release this passion. Die Wien erbeben lässt. That can really shake Vienna. Die Österreich erbeben lässt. That can really shake Austria. Eine radikale Beziehung and zu that, dir. That it would be a radical relationship with you. Die dazu führt, dass wir deine radikale Liebe teilen. That leads to the fact that we can share this radical love. Überall wo wir sind. Regardless of where we are. Danke Jesus. Thank you Lord. Amen. Amen.